Es steht ein Haus in New Orleans. Ein Haus weit ab vom Glück. Dort warten sie schon lang auf ihn. Doch er kommt nie zurück. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. So weiß, sein Vater war so black. Du kriegst das Weib um keinen Preis. Verschwinde oder verreck. Sie schien für jedermann. Oh yeah! Es steht ein Haus in New Orleans. Ein Haus weit ab vom Zurück.